Wer nicht fühlen will, muss schweigen. Am ehrenwerten Christchurch College in Oxford sollte im November 2015 eine Diskussion über Abtreibung stattfinden. Nach einer Demonstration von feministischen Studentinnen musste die Veranstaltung abgesagt werden, weil die Organisatoren den sicheren Ablauf nicht garantieren konnten. Der Vorwurf der Demonstrantinnen bezog sich allerdings nicht auf die inhaltlichen Positionen der Diskutanten, sondern allein darauf, dass es sich um zwei Männer handelte. Nun ist Genderungleichheit an Universitäten weltweit ein großes Problem. In Deutschland beispielsweise liegt der Anteil von Professorinnen nur bei etwa 20%. Den Aktivistinnen ging es jedoch nicht vorrangig darum, dass bei vielen Veranstaltungen ausschließlich Männer diskutieren, sondern vielmehr darum, dass Cis-Männer ihrer Meinung nach über das Thema Abtreibung nicht objektiv diskutieren könnten. Diese Aktion beruht auf einer weit verbreiteten Hintergrundannahme, nämlich, dass Männer bei Themen, die Frauen betreffen, eine grundsätzliche Einschränkung aufweisen, dass ihnen also ein bestimmter Wissenszugang und damit eine ausgewogene Perspektive fehlt. Damit ist nicht nur gesagt, dass Männer für typische Fehlleistungen oder Schnellschüsse anfällig sind, die man mit Argumenten aufdecken kann. Die These lautet vielmehr, dass Männer aufgrund ihres Mannseins bestimmte Themen immer verzerrt betrachten. Wenn das Argument schlüssig ist, müsste es bei anderen Themen natürlich umgekehrt auch für Frauen oder beliebige andere Gruppen gelten. Die Annahme, man könne niemals rational oder neutral über moralische Themen diskutieren, die einen Personenkreis betreffen, dem man selbst nicht angehört, weil einem der Zugang fehlt, setzt auf die Unterscheidung zwischen objektivem Wissen und gelebter Erfahrung, die subjektiv ist, wie Simone de Beauvoir in ihrem Buch »Das andere Geschlecht« ausführt. Diese Unterscheidung wenden Identitätspolitiker inzwischen auf Gruppen an.